Abschnitt 4 aus Auf Schneeschuhen durch Grönland, Band 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Auf Schneeschuhen durch Grönland, Band 2 von Fridtjof Nansen. Übersetzt von Mathilde Mann. Kapitel 16. Die Entwicklung unserer Kenntnisse von Grönlands Inlandseis und die früheren Versuche, in dasselbe einzudringen. Teil 3. Die nächste Expedition, an der Assistenz Dehnstrup und Premierleutnant zur See J.A.D. Jensen teilnahmen und die im Jahre 1877 nach dem nördlichsten Teil des Frederikshaber-Distrikts ausgesandt wurde, erhielt ebenso wie diese erste den Auftrag, außer einer gewöhnlichen Untersuchung der Küste, Zitat, wenn möglich, den Versuch zu machen, auf das Inlandseis hinaufzugelangen, Zitat Ende, diesmal, Zitat, in der Nähe von Frederikshab, oder an einem anderen dazu geeigneten Punkt, Zitat Ende. Also genau in der Gegend, welche 2 Jahre früher von Dr. Rink empfohlen war. Auch dieser Versuch misslang indessen infolge unbeständigen Wetters. Fußnote. Siehe hierüber Mitteilungen über Grönland, Heft 1, Seite 8, Ende der Fußnote. In dem dann folgenden Jahr, 1878, wurde der Versuch indessen mit mehr Erfolg wiederholt. Es wurde eine Expedition unter Leitung von Leutnant J.A.D. Jensen ausgesandt, die sich zu den interessantesten Reisen auf dem grönländischen Inlandseis gestalten sollte. Jensens Begleiter waren seine Landsleute Kandidat Karne Rupp und Architekt Groth. In Grönland nahm er außerdem den Grönländer Habakuk mit. Als Ausgangspunkt wurde abermals Frederikshab gewählt. Man unternahm 2 Wanderungen auf dem Eise. Während der ersten, 3. Juli, die nur einen Tag dauerte, wurde der Nunatak Nazaouzak, 1478 Meter hoch, einer der sogenannten Dalagan-Nunataks an der Südseite des Gletschers besucht. Diese Wanderung ist insofern interessant, als sie in derselben Gegend unternommen wurde, welche Dalagan einst besucht hatte. Da man diesen Ort indessen nicht für einen günstigen Ausgangspunkt für eine größere Eiswanderung hielt, so trat man dieselbe von einem nördlicher gelegenen Punkt namens Itiodlek an. Die Expedition war sorgfältig und in mehreren Beziehungen zweckmäßig vorbereitet. Der Proviant war auf 3 Wochen berechnet. Die Gesamtausrüstung wog 200 Kilogramm und wurde auf 2 kleinen Schlitten, jeder für einen Mann berechnet, gezogen, die etwas über 5 Kilogramm wogen, 5 Fuß lang und 2,25 Fuß breit waren. Da man, Zitat, tiefer einlands auf Schnee zu treffen glaubte, Zitat Ende, wurden 4 Paar Schneeschuhe und 4 Paar kanadische Schneeschuhe mitgenommen. Am 14. Juli begann die Wanderung. Außer den oben erwähnten 3 Europäern und einem Grönländer gaben ihnen während der ersten Tage ein Grönländer und 3 Grönländerinnen das Geleite, um ihnen beim Aufsteigen auf das Eis behilflich zu sein. Das Eis, das sie antrafen, war in hohem Grade uneben und schwer zu passieren. Kapitän Jensen hat selber in seinem Bericht Mitteilungen über Grönland, Heft 1, Seite 54, eine lebhafte Schilderung der verschiedenartigen Beschwerden und Widerwärtigkeiten gegeben, welche ihr Vordringen verzögerte. Unter anderem litten sie alle in hohem Grade an der Schneeerblindung. Infolgedessen gelangten sie nur in kurzen Tagesmärschen vorwärts und erst am 11. Tage, 24. Juli, erreichten sie den größten des mehr als 9 Meilen entfernten Nunataks, die Dalagar seinerzeit gesehen und für die Felsen von Österbükten gehalten hatte, die sich aber als eine Reihe von Nunataks entwickelten, jetzt Jensens Nunataks benannt, und 4,5 Meilen von dem nächsten Rande des Inlandseises entfernt liegen. Auf dem Nunatak, den sie erreicht hatten und dessen Fuß ungefähr 1264 Meter über dem Meeresspiegel lag, wurden sie 7 Tage lang vom Schneesturm aufgehalten. Endlich am 31. Juli konnte die Rückreise beginnen, nachdem Kapitän Jensen am Morgen vom Gipfel des Nunataks aus, der 1556 Meter über dem Meeresspiegel lag, eine gute Aussicht über das Inlandseis gehabt hatte, das nach innen zu, Zitat, höher und höher anstieg, bis es mit dem Himmel verschmolz, der bedeutend höher lag als der Standpunkt des Zuschauers, Zitat Ende. Am Abend des 5. August erreichte man nach einer Abwesenheit von mehr als 23 Tagen abermals den Zeltplatz bei Itiodlek, wo die Wanderer auf das Wärmste von den Grönländern und Grönländerinnen in Empfang genommen wurden. Diese Wanderung ist eine der interessantesten, die jemals auf dem grönländischen Inlandseise vorgenommen wurden. Sie brachte eine reiche wissenschaftliche Ausbeute, brachte Aufklärungen über die Beschaffenheit des Eises und die Strömungsverhältnisse in einer Gegend, die von Nunataks wimmelt, über die geologischen Verhältnisse dieser Nunataks, über das organische Leben auf denselben etc. Alles Dinge von großem Interesse. Ferner brachte man eine reiche Sammlung von Skizzen mit, die von Karen Rupp und Groth aufgenommen waren. Die großen Hindernisse, mit denen diese Expedition zu kämpfen hatte und die das weitere Vordringen unmöglich zu machen schienen, hielten die Kommission für die Leitung der grönländischen Untersuchungen davon ab, weitere Versuche zwecks Vordringen in das Innere zu veranstalten. Den Plan, die Ostküste zu erreichen, wozu diese Expedition ja nur eine vorläufige Rekognoszierungstour hatte bilden sollen, gab man völlig auf. Von dänischer Seite ist infolgedessen denn auch seit dieser Zeit kein Versuch gemacht worden, in das Inlandseis einzudringen. Dagegen sind im Laufe der Jahre zahlreiche interessante Untersuchungen am Rande des Eises und kleinere Wanderungen bis an die in der Nähe des Randes gelegenen Nunataks unternommen worden. Es würde indessen zu weit führen, wenn wir uns hier auf eine nähere Beschreibung einlassen wollten. Wir verweisen den Leser auf die Mitteilungen über Grönland, die alles diesbezüglich enthalten. Unter denen, die sich an jener Arbeit beteiligt haben, sind zu nennen Assistent Steenstrup, Kapitän zur See J.D.A. Jensen, Leutnant Hammer und Leutnant C. Ryder. Diese beiden Letzteren haben interessante Messungen über die Gletschergeschwindigkeit in Nordgrönland vorgenommen. Besonders verdienen der Erwähnung Ryders Messungen des Upernivik-Gletschers, der sich im August des Jahres 1886 mit einer Schnelligkeit bis zu 31 Meter in 24 Stunden bewegte. Im Jahre 1880 unternahm der schwedische Geolog Holst eine Reise in Südgrönland, auf welche er das Inlandseis besuchte und kleine Wanderungen auf dasselbe von verschiedenen Punkten aus unternahm. Der Zweck dieser Reise war im Wesentlichen eine Untersuchung des von Nordenskjöld zuerst beschriebenen Eisstaubes, Kryokonit, der nach Holst-Analyse aus denselben Bestandteilen besteht wie die Küstenfelsen, weshalb er ihn für Staub hält, den die Winde von der Küste aus mit sich geführt haben. Einer der hervorragendsten Expeditionen auf dem grönländischen Inlandseis ist Nordenskjöld-Expedition im Jahre 1883. Nicht zufrieden mit seiner ersten Eiswanderung im Jahr 1870, wollte dieser unermüdliche Polarforscher noch weiter vordringen, um dem Innern Grönlands seine merkwürdigsten Geheimnisse zu entreißen. Er war nämlich gleich Wimper auf den Gedanken gekommen, dass sich inmitten dieser Sahara des Nordens, wie er das Innere Grönlands benennt, schneefreie Oasen vorfinden müssten. Ja, er war nahe daran, es für möglich zu halten, dass diese gleich den nördlichen Landstrecken Sibiriens bewaldet seien. Wenn auch keine der früheren Expeditionen nach Osten zu an eine Grenze der Eiswüste gelangt war, so sprachen doch allerlei Umstände dafür, Zitat, dass es in den meisten Fällen eine physische Unmöglichkeit ist, dass das Innere eines weitgestreckten Kontinents völlig eisbedeckt ist, bei den klimatischen Verhältnissen, die südlich von dem 80. Grad nördlicher Breite auf unserer Erde herrschen. Ja, Zitat, was das Innere Grönlands betrifft, so ist es leicht nachzuweisen, dass die für eine Gletscherbildung notwendigen Bedingungen dort nicht herrschen können, wenn sich nicht die Oberfläche des Landes langsam von der Ost- und Westküste nach innen zu hebt und dessen über dem Meere belegener Teil infolgedessen die Form eines runden Kloßes hat, mit langsam nach dem Meere zu abfallenden Seiten. Zitat Ende. Fußnote. Siehe hierüber Nordenskjöld, die zweite Dicksonsche Expedition nach Grönland und so weiter. Stockholm 1885, Seite 8 etc. Ende der Fußnote. Die Betrachtung, welche Nordenskjöld zu diesem überraschenden Schluss führte, war die Annahme, dass zu einer Gletscherbildung stets ein gewisser Grad von Niederschlägen erforderlich ist. Dies ist aber im Innern Grönlands nicht möglich, da die sämtliche von dem umgebenden Meer stammende Luft, welche die Niederschläge mit sich führen müsste, erst ihren Weg über die hohen Küstenfelsen nehmen muss. Während sie aber an den Felswänden emporstieg, hat sie sich unter dem niedrigeren Luftdruck in der Höhe abgekühlt und erweitert und infolgedessen den größten Teil ihrer Feuchtigkeit abgegeben. Durch dies Abgeben der Feuchtigkeit würde indessen die gebundene warme Luft frei und die Temperatur der Luft erhöht. Indem sie nun auf der anderen Seite der Küstenfelsen niederfiel, würde sie indessen, je nachdem sie in einen höheren Luftdruck hinabgelangte, mehr und mehr erwärmt, und zwar in gleichem Grade, wie sie während des Aufsteigens abkühlte. So müsste sie denn zu den Tälern des Innern in Gestalt von trockenen, warmen Winden gelangen, die dem bekannten Föhn der Schweiz gleichen. Die feuchten Seewinde müssten deswegen in Grönland ihre Feuchtigkeit, Zitat, gewöhnlich in Form von Schnee an den Felsen längs der Küste absetzen, wogegen aller Wind, der in das Innere des Landes gelangt, sei es von Osten, Westen, Süden oder Norden, trocken und verhältnismäßig warm sein muss, falls nicht das Land einen organischen Bau von ganz anderer Beschaffenheit hat als alle anderen Länder des Erdballes. Zitat Ende. Diese Schlussfolgerung würde bis zu einem gewissen Grade berechtigt sein, falls es ein Land gäbe, das vollständig von Küstenfelsen umgeben wäre und ein verhältnismäßig niedriges Innere hätte. Aber ein solches größeres Land lässt sich kaum denken. Am wenigsten kann man erwarten, dass Grönland diesen Bau haben sollte. Ich muss mich im Gegenteil vollständig Nordenskjölds Ansicht anschließen, wenn er sagt, dass Grönlands geologische Beschaffenheit auf einen orographischen Bau gleich dem skandinavischen hindeutet. Mit anderen Worten, dass das Land aus Bergrücken und Berggipfeln besteht, die mit Tiefen, Tälern und Ebenen abwechseln. Dann aber müssen auch in Grönlands Innern in Bezug auf die Niederschläge günstige Bedingungen zur Bildung des Inlandseises vorhanden sein. Denn wo mangelte es wohl in Skandinavien an Feuchtigkeit, falls man nur die erforderliche Temperatur hätte? Es scheint, als habe der große Polarreisende vergessen, dass es noch heutzutage im Innern von Skandinavien kleine Gletscher gibt, dass sich auch in den Alpen und an vielen anderen Stellen fern vom Meere solche finden und vor allen Dingen, dass sie einst eine unendliche Ausdehnung gehabt und unter anderem ganz Nordeuropa bedeckt haben. Hierauf wird er möglicherweise antworten, dass er gerade diese Behauptung bestreitet, die Eisdecke sei damals in dem Innern der Länder nicht zusammenhängend gewesen. Die Kosten der Expedition, der damals nicht allein die Aufgabe gestellt war, in das Innere Grönlands einzudringen, sondern die unter anderem versuchen sollte, die Ostküste zu erreichen, vergleiche Kapitel 10, wurden ebenso wie Nordenskjölds erste Expedition nach Grönland im Jahre 1870 von dem bekannten schwedischen Mäzen, dem Freiherrn Oskar Dickson, bestritten, der zu diesem Zwecke einen Dampfer Sofia zur Verfügung stellte. Auf der Eiswanderung, die ihren Anfang am 4. Juli ungefähr an derselben Stelle nahm wie die Wanderung im Jahre 1870, wurde Nordenskjöld von 9 Mann begleitet, unter denen sich 2 mit Schneeschuhen versehene Lappen befanden. Außerdem halfen ihm die meisten Offiziere der Sofia sowie die Besatzung und zahlreiche Eskimos während der beiden ersten Tage bei dem Transport der Ausrüstung über das erste unebene Eis. Unter den Begleitern befand sich auch der Direktor der Königlichen Grönländischen Handelsgesellschaft, Herr Höring. Im Laufe von 18 Tagen bis zum 21. Juli gelangte Nordenskjöld selber etwas über 117 Kilometer auf das Inlandseis hinauf und erreichte eine Höhe von 1510 Metern über dem Meeresspiegel. Hier wurde er aber von dem nassen Schnee, in den Schlitten und Menschen versanken, am Vordringen gehindert. Ehe man zurückkehrte, wurden indessen die beiden Lappen auf Schneeschuhen weiter ins Innere entsandt. Obwohl man nichts als Schnee und Eis gefunden hatte und obwohl man sich mitten auf einer unendlichen, meeresähnlichen Schneefläche befand, gab Nordenskjöld dennoch den Glauben an die Richtigkeit seiner Theorie nicht auf, sondern erteilte den Lappen folgende schriftlichen Befehle. Zitat: Falls man Land erreichen sollte, nehme man in aller Eile an Blumen und Gras mit, was zu finden ist, und zwar einen oder mehrere Stängel von jeder Blume und jedem Grashalm. Auf dem Inlandseis am 21. Juli 1883, Zitat Ende. Nach 57 Stunden, 24. Juli, kehrten die Lappen zurück und berichteten, dass sie 230 Kilometer weiter landeinwärts gekommen seien und eine Höhe von 1947 Meter über dem Meeresspiegel erreicht hätten. Soweit sie aber hätten sehen können, sei nichts anderes zu erblicken gewesen als ein einziges, flaches, unendliches Schneefeld. Selbst wenn man von der Schwierigkeit, um nicht zu sagen Unmöglichkeit, absieht, eine so lange Strecke in so kurzer Zeit auf einer Schneeschuhbahn zurückzulegen, wie man sie im Innern Grönlands findet, so muss man doch, wie wir später eingehender erklären werden, annehmen, dass die Lappen die von ihnen zurückgelegte Strecke zu hoch angeschlagen haben. Am folgenden Tage, den 25. Juli, trat man die Rückkehr an und am 31. August erreichte man, nachdem man 31 Tage auf dem Inlandseis zugebracht hatte, abermals den Zeltplatz bei Sofias Hafen in dem nördlichen Arm des Aulatsivik-Fjordes. Die Eskimos, die hier mit Proviant, Reservekleidern, einem Boot etc. warteten, waren sehr erfreut, als sie die Eiswanderer erblickten, die sie schon verloren geglaubt. Sie hatten, wie sie behaupteten, mehrere Paar Kanika, in Klammern Stiefel, verschlissen bei dem Erklimmen der Berge, um nach ihnen auszusehen. Das Eis, das man auf dieser bedeutungsvollen Reise traf, war nach verschiedener Richtung hin von Interesse. Es war freilich, besonders nach dem Rande zu, sehr uneben und teils arg zerklüftet, aber es war doch im Ganzen ebener als das Eis, das man von früheren Wanderungen her kannte. Ferner stieß man ganz im Innern auf eine einzige ausgestreckte und völlig ebene Schneefläche, auf der kein Eis und keine Spalten zu entdecken waren, die aber, soweit das Auge reichte, mit Schnee bedeckt war. Diese Expedition war, ganz abgesehen von der Schneeschuhreise der Lappen, weiter vorgedrungen als alle ihre Vorgänger und hatte zum ersten Mal diese Schneefläche erreicht, die, wie wir jetzt wissen, das ganze Innere Grönlands bedeckt. Es war auch, wie schon erwähnt ist, die Nachricht von der Entdeckung dieser Schneefläche, welche dem Verfasser den Anstoß zu dem Plan der Expedition gab, von der dies Buch handelt. Es könnte scheinen, als wenn Nordenskjöld selber durch diese Expedition seine Theorie von einem eisfreien Innern sehr in Zweifel gezogen hätte. Dies meinte er auch während der ersten Zeit nach seiner Rückkehr. Später begann er indessen abermals, Zitat, zu zweifeln und es für mindestens möglich zu halten, dass man sich im Jahre 1883 nur auf einem breiten Eisgürtel befunden habe, der sich an dem 69. Grad und 70. Grad nördlicher Breite quer durch das Land erstreckt, Zitat Ende, während sich nördlich und südlich davon eisfreie Oasen befinden können. Fußnote: Die zweite Dicksonsche Expedition und so weiter, Seite 129, Ende der Fußnote. Einen möglichen Beweis hierfür meint er in zwei Raben zu erblicken, welche die Lappen während ihres Schneeschuhlaufens sahen und die von Norden her geflogen kamen und, nachdem sie die Schneeschuhspur erreicht hatten, dorthin zurückkehrten. Da sich diese Vögel um diese Zeit des Jahres selten weit von ihren Heckplätzen an der Küste entfernen, so meint er, die spreche sehr für die Annahme, dass sie im Norden einen eisfreien Aufenthalt gehabt haben. Dieser Aufenthalt befinde sich möglicherweise an einem Sund, der sich Nordenskjölds Ansicht nach wahrscheinlich vom Jakobshafener Eisfjord aus quer durch Grönland erstreckt und etwa bis an den Skoresbyfjord an der Ostküste geht und der, Zitat, während der letzten Jahrhunderte durch Eismassen gesperrt wurde, die von den Gletschern an den Küsten des Sunds stammen, Zitat Ende. Den Glauben an diesen Sund hat Nordenskjöld von Hans Egede und Paul Egede überkommen, welche berichten, dass es bei den Eskimos eine Sage hierüber gibt. Fußnote: Siehe übrigens hierüber die zweite Dicksonsche Expedition und so weiter, Seite 233 bis 235, Ende der Fußnote. Der Glaube an einen Sund, der Grönland durchschneidet, oder gar daran, dass das ganze Land aus einer Anzahl von Inseln besteht, die teils mit Eis überdeckt sind, hat seit der Zeit, als er zuerst im 16. Jahrhundert auftauchte, wieder und wieder Anhänger gefunden. Ursprünglich suchte man nach der sogenannten Forbisterstraße oder dem Bäresund im südlichen Grönland, und diese sind auf allen Karten jener Zeit angegeben. Die Veranlassung hierzu war, dass Forbister eine Reihe von Entdeckungen zwischen den Inseln in dem nordamerikanischen Archipelagus auf der linken Seite der Davisstraße gemacht hatte, ohne zu wissen, wo er sich befand. Später glaubten andere, er müsse in Grönland gewesen sein, weswegen sie die von ihm beschriebenen Sunde und Inseln dorthin verlegten. Dass Forbister nicht Grönland, sondern die Länder auf der anderen Seite der Straße besucht hatte, wurde freilich bald aufgeklärt, was jedoch nicht verhinderte, dass sich der Glaube an die Südgrönland der Quere nach durchschneidende Forbisterstraße lange nach jener Zeit erhielt. Wir finden ihn sogar in Grants »Geschichte von Grönland« aus dem Jahre 1765, in welcher sowohl von einem Sund quer durch Südgrönland als auch von dem Sunde berichtet wird, der altgrönländischen Sagen zufolge Mittelgrönland durchschneiden soll. Hans Egede glaubte nicht, dass es einen Sund quer durch Südgrönland gebe, da er selber einen solchen nicht hatte finden können. Deswegen verzeichnete er auch keinen solchen auf seiner Karte in der neuen Perlustration des alten Grönlands etc., die im Jahre 1741 in Kopenhagen erschien. Dagegen glaubten sowohl er als auch sein Sohn Paul, wie wir bereits gesehen haben, an den Sund, der sich den Sagen der Grönländer zufolge vom Jakobshafener Eisfjord bis an die Ostküste erstreckt haben soll, und diesen verzeichnete er dann auf seiner Karte, Ebenso wie er auf Paul Egedes Karte in den Nachrichten über Grönland aus dem Jahre 1878 zu finden ist. Ein Faksimile des letzteren wird von Nordenskjöld in Die zweite Dicksonsche Expedition, Seite 234, wiedergegeben. Ich will mich hier nicht weiter darauf einlassen, zu erwägen, ob es möglich ist, dass ein so langer und schmaler Sund, dessen Seitenstück es wohl kaum gibt, überhaupt existieren kann. Es will mir scheinen, als ob Grönlands ganze Form wie der geografische Bau dieses Landes dies äußerst unwahrscheinlich machen. Die letzte Expedition auf dem Inlandseise Grönlands vor 1888 wurde im Jahre 1886 von Robert E. Peary, Zivilingenieur in der Marine der Vereinigten Staaten, und dem Dänen Christian Maigard, Assistentin der Königlichen Dänischen Handelsgesellschaft, unternommen. Peary selber nennt die Expedition eine vorläufige Rekognoszierungstour. Fußnote: Bulletin of the American Geographical Society, Band 19, New York, 1887, Seite 261 bis 289, Ende der Fußnote. Es war ursprünglich seine Absicht, sie mit Hunden und Schlitten zu unternehmen, aber im letzten Augenblick ließen ihn die dazu gemieteten Grönländer im Stich und zogen mit Hunden und Schlitten fort. So sahen sich denn Peary und Maigard gezwungen, die Wanderung zu Fuß und allein zu unternehmen. Freilich halfen ihnen ein Grönländer und eine Grönländerin während der ersten Tage, doch waren sie beide nicht zu bewegen, sich weiter als eine kleine Strecke auf das Inlandseis hinaufzuwagen. Zum Ausgangspunkt wählte man das Innere des Pakizok-Fjordes, auch Ilatslek-Fjord genannt, auf dem 69,5 Grad nördlicher Breite, also denselben Fjord, von dem aus Wimper seinen Versuch gemacht hatte und von wo aus auch unser Landsmann Amund Helland aufs Eis gegangen war. Das Aufsteigen auf das Eis begann am 28. Juni. Der Proviant, der auf 30 Tage berechnet war, und die übrige Ausrüstung wurden auf zwei amerikanischen, 11 Kilogramm wiegenden Schlitten von Hickory gezogen. Man hatte Skier und kanadische Schneeschuhe mitgenommen, und diese scheinen fleißig benutzt worden zu sein. Statt eines Zeltes hatte man nur ein paar Senning, womit man sich, im Schutz der Schlitten liegend, bedeckte. Als sie eine Strecke vorgedrungen waren, 7. Juli, machten sie sich jeden Tag, in Klammern sie schliefen bei Tage und gingen während der Nacht, Schneehütten, bis sie so weit landeinwärts gedrungen und so hoch hinaufgelangt waren, 12. Juli, dass sich der Schnee nicht mehr dazu eignete. Am Abend des 2. Juli, als sie wegen heftigen Sturmes und Schneetreibens 2 Tage hatten still liegen müssen, beschloss man, nach dem Zelt am Fjord zurückzukehren, um eine Änderung des Wetters abzuwarten, während man die Schlitten und die Ausrüstung zurückließ. Am 6. Juli kehrten sie wieder zu den Schlitten zurück und setzten ihren Weg landeinwärts vorwärts, nachdem sie ein Proviantdepot für 8 Tage zurückgelassen hatten. Als sie am nächsten Morgen über einen kleinen, mit dünnem Eis bedeckten See gingen, brach Maigards Schlitten ein. Doch gelang es ihm, ihn wieder herauszuziehen. Aber er war, sagt Maigard, infolge des vielen Wassers, das meine Bagage aufgenommen hatte, mindestens 100 Pfund schwerer geworden, als er vorher war, Zitat Ende, so dass er ihn nur mit großer Anstrengung ziehen konnte. Fußnote: Maigard, Geografische Zeitschrift, Band 9, Kopenhagen, 1888, Seite 90, Ende der Fußnote. Die Temperatur war während des größten Teils der Reise unter Null und infolgedessen günstig für die Schneeschuhe. In der Nacht zwischen dem 12. und 13. Juli hatte man sogar minus 14 Grad Celsius. Am 9. Juli machte sich ein unangenehmer Umschlag im Wetter bemerkbar, indem ein südöstlicher Wind die Temperatur von minus 6 Grad Celsius auf plus 8 Celsius brachte und den Schnee ganz weich machte. Es scheint da drinnen auf dem Inlandseise ein förmlicher Föhn geweht zu haben. Am 11. Juli legte man in einer Höhe von 5000 Fuß ein neues Proviantdepot und andere Ausrüstungsgegenstände nieder. Am Morgen des 17. Juli erreichte man eine Höhe von ca. 7500 englischen Fuß in einer Entfernung vom Eisrande, die Peary nach einer Längenobservation auf etwa 100 englische Meilen angibt. Hier wurden sie bis zum 19. Juli durch Sturm und Schneetreiben zurückgehalten. Dann klärte sich das Wetter auf, so dass sie eine Mittagsobservation machen und sich am Abend gegen 6 Uhr auf den Heimweg begeben konnten. Da sie jetzt den Wind im Rücken hatten, banden sie die beiden Schlitten zu einem Segler zusammen und verwandelten einige Alpenstöcke als Masten, ein paar Senning als Segel und einen Schneeschuh mit daran befestigter Axt als Steuer. Mit diesem Fahrzeug segelte man nach Maigard 6 geografische Meilen während der ersten, 7 geografische Meilen während der zweiten und 12 geografische Meilen während der dritten Nacht. Dann musste man die Schlitten wegen der Beschaffenheit des Eises wieder ziehen. Am Morgen des 24. Juli erreichte man den Zeltplatz am Fjord, nachdem man im Ganzen 23 Tage und Nächte auf dem Eise zugebracht hatte. Das Eis, über das diese Expedition gegangen, war mit Ausnahme des allerersten Teiles durchschnittlich sehr eben, ja sogar ebener als Nordenskjöld es im Jahre 1883 angetroffen hatte. Auch hatte es nicht viele Spalten und unterscheidet sich von dem letztgenannten dadurch, dass es während des größten Teiles des Weges mit trockenem Schnee bedeckt war, indem Peary, als er sich am weitesten landeinwärts befand, seinen Stab 6 Fuß hinabstoßen konnte. Dies hat auch in hohem Grade die Reise erleichtert. Leider beruhen Peary's Längenangaben scheinbar nur auf einigen Höhenobservationen, die mit einem leichten Reisetheodolit an einem einzigen Tage, dem 19. Juli, gegen Mittag unternommen wurden. Die Ausdrücke, deren er sich bedient, sind nicht ganz deutlich. Er erwähnt nur zirkummeridiane Höhen, in Klammern circummeridian sites. Und desselben Ausdruckes bedient sich auch Maigard in seinem Bericht. Diese sogenannten einzelnen Mittagshöhen sind bekanntlich ziemlich unsicher zu Längenbestimmungen. Als Chronometer benutzte man eine Taschenuhr. In Klammern der mitgebrachte Chronometer war stehen geblieben, die, wie Peary behauptete, sehr zuverlässig sein sollte. Es geht jedoch, soweit ich es beurteilen kann, keineswegs aus seinem Bericht hervor, dass man Observationen machte, um den Gang später an der Küste zu kontrollieren. Die angeführte Entfernung von 100 englischen Meilen, 160 Kilometern, vom Eisrande kann folglich nicht als ganz genau betrachtet werden. Was möglicherweise auch für diese Vermutung sprechen könnte, ist der Umstand, dass die hierzu erforderlichen Tagesmärsche, die von Maigard auf 3 bis 4 geografische Meilen angegeben werden, mir ziemlich groß zu sein scheinen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es schwer genug sein kann, eine solche Strecke am Tage mit einem schwer beladenen Schlitten bei einer wenn auch nur geringen Steigung zurückzulegen. Fußnote: Wie weit die Höhenbestimmung, in Klammern 7525 englische Fuß, ganz korrekt ist schwer zu sagen, da sie nur auf Observationen beruht, die mit dem Aneroid-Barometer gemacht sind. Obwohl wir auf unserer Wanderung 3 vorzügliche Aneroid-Barometer bei uns hatten, die eigens für unsere Zwecke in London verfertigt waren, so würden wir doch, falls wir nicht die tägliche Kontrolle mit dem Koch-Barometer gehabt hätten, die Höhe viel zu hoch angeschlagen haben. In Klammern, was ich auch gleich anfangs in meinem Brief von Gotthard aus an Etatsrat Gamel tat, als die Kochbarometer-Observationen noch nicht ausgerechnet waren. Merkwürdigerweise sanken und stiegen alle 3 Barometer völlig regelmäßig und übereinstimmend miteinander und nahmen, als wir die Meeresfläche wieder erreichten, ungefähr wieder denselben Stand ein, den sie gehabt hatten, als wir die Ostküste verließen. Hierauf ersieht man, dass man sehr vorsichtig sein muss, Observationen, die ausschließlich mit dem Aneroid-Barometer gemacht sind, ein allzu großes Gewicht beizulegen. Die angegebene Höhe scheint indessen, falls die Entfernung von der Küste richtig ist, keineswegs zu hoch berechnet zu sein. Wir haben schon in einer Entfernung von 15 Meilen, in Klammern 110 Kilometern, von der Ost- und 22 Meilen, in Klammern 160 Kilometern, von der Westküste eine solche Höhe erreicht. Und die Steigerungsverhältnisse müssen, meiner Ansicht nach, zwischen dem 69. und 70. Breitengrad ungefähr dieselben sein. Ende der Fußnote. Wie es sich nun auch hiermit verhalten mag, so ist diese Expedition immerhin eine der beachtenswertesten, die auf das Inlandseis unternommen worden ist. Und man muss die beiden Reisenden bewundern, dass sie so viel ganz allein und mit so geringen Mitteln erreichten. Noch im selben Sommer besuchte Peary auch den Rand des Inlandseises an verschiedenen nördlicher gelegenen Stellen. Wie man ersieht, ist im Laufe der Jahre durch diese vielen Expeditionen auf das Inlandseis und an dessen Rand ein großes Material von Beobachtungen zusammengebracht, das uns instand setzt, einen einigermaßen zuverlässigen und vollständigen Begriff über die Beschaffenheit desselben an der ganzen Westküste entlang bis nach Upernivik zu bilden. Durch 2 Expeditionen, Nordenskjöld 1883 und Peary 1886, haben wir auch erfahren, dass sich innerhalb des äußeren, mit Spalten und Unebenheiten angefüllten Eisrandes ein ausgedehntes, vollständig ebenes Schneefeld befindet, das sich sanft steigend nach dem unbekannten Innern zu erhebt. Eine wesentliche Lücke in unserer Kenntnis dieses Inlandseises ist damit ausgefüllt. Aber es bleibt noch vieles übrig und Aufklärung über einen Teil derselben zu schaffen, war die Aufgabe unserer Expedition. Von der Beschaffenheit des Inlandseises an der Ostküste wusste man nur wenig oder nichts. Freilich hatte die dänische Frauenbootsexpedition unter Kapitän Holm viel von dessen Rand gesehen, aber man hatte keine Zeit gehabt, demselben weitere Aufmerksamkeit zu widmen, und das Eis selber war in jener Gegend noch von keinem Europäer betreten worden. Schon eine Untersuchung der Beschaffenheit des Eises, des Steigerungsverhältnisses und so weiter auf dieser Seite würde daher von Bedeutung gewesen sein. Fußnote: Hier mag erwähnt werden, dass Kapitän Hovgaard, der Leiter der Dimpfner-Expedition, nach dem, was er mir kürzlich selbst mitgeteilt hat, vor einer Reihe von Jahren einen Antrag an das Ministerium einreichte, der darauf hinausging, dass die beabsichtigte Frauenbootsexpedition an die Ostküste mit einer mit Hundeschlitten auszurüstenden Expedition über das Inlandseis von der Ost- bis zur Westküste verbunden werden möge, was er mit Leichtigkeit ausführen zu können meinte. Dem Plan scheint keine weitere Aufmerksamkeit geschenkt worden zu sein. Ende der Fußnote. Noch weit unbekannter war indessen das ganze Innere. Freilich konnte man aus den Resultaten der beiden letzten Expeditionen einzelne Schlussfolgerungen ziehen, wie es dort aller Wahrscheinlichkeit nach aussah. Dies aber hatte nur einen geringen Wert, solange niemand dort gewesen war. Und es erheben sich ja noch immer gewichtige Stimmen, welche die Ansicht verfechten, dass das Innere nicht ganz mit Schnee und Eis bedeckt sei. Obwohl ich niemals zu dieser Annahme geneigt hatte, erschien es mir, dass die Untersuchung der Höhen- und Steigerungsverhältnisse des Innern, mit anderen Worten, die Form der ganzen Schnee- oder Eiskappe, welche Grönland bedeckt, von großem Interesse sein müsse. Auf die meteorologischen Verhältnisse in Grönlands Innern legte ich freilich ein noch größeres Gewicht. Zu einer irgendwie eingehenderen Kenntnis derselben hatten die früheren Expeditionen wenig oder nichts beigetragen, und ich sagte, scheinbar mit Recht, in meinem Artikel in Naturen, Januar 1888, Zitat, dass für den Meteorologen die Beobachtungen über das Klima, die Messungen der Temperatur, der Feuchtigkeit, des Windes und der Windrichtungen, die Aufklärungen über die Niederschläge und die Wolkenbildung auf diesen ungeheuren Schnee- und Eisfeldern von großer Bedeutung sein müssten. Es herrschten hier Verhältnisse, die so völlig verschieden von den Verhältnissen in den Gegenden sind, von welchen man regelmäßige Observationen erhält. Zitat Ende. Fußnote: Grönlands Inlandseis, Naturen, Bergen 1888. Ende der Fußnote. Wie man später ersehen wird, sollte ich in dieser meiner Annahme in hohem Grade bestärkt werden. Ich könnte vielleicht hinzufügen, dass auch für die Geologen solche Aufklärungen von Wichtigkeit sein müssen, denn wie soll man sich eine irgendwie begründete Ansicht über den inneren Haushalt des Inlandseises, wenn man sich so ausdrücken darf, bilden, ehe man die Niederschlag- und Temperaturverhältnisse und dergleichen kennt, die auf dessen Oberfläche herrschen? Dies scheinen mir die wichtigsten Aufgaben zu sein, die in dem unbekannten Innern Grönlands zu lösen waren. Welchen Nutzen aber können solche Aufklärungen bringen? Dieselbe Frage ist zu manchen Entdeckungsreisen gegenüber aufgeworfen und wird bei jedem neuen Unternehmen aufgeworfen werden. Man könnte viel darauf antworten und unter anderem daran erinnern, welchen Einfluss ein solches Hochland von Eis und Schnee auf das Klima aller angrenzenden Teile der Erde haben muss, wo jeder einzelne Teil der Erdoberfläche in genauem Zusammenhang mit den übrigen steht. Aber allein schon der Umstand, dass Grönlands Inneres ein Teil, und zwar ein nicht ganz unbedeutender Teil der Oberfläche dieses Planeten ist, auf dem wir leben, genügt, um den Wunsch zu erwecken, es kennenzulernen und nicht zu ruhen, bis dies geschehen ist, sollte auch der Weg über Gräber gehen. Je eher das erreicht werden kann, desto besser. Ende von Abschnitt 4, gelesen von Jessi, Dessau-Roßlau, im Dezember 2024.